Zeit befangen, nachdem ich so gut angekündigt habe, dass ich ständig weitere Texte durchgeben würde, wobei es eine schöne Form ist, eine Sache nicht aufzuschreiben, die ja einen Ton haben muss. Heute habe ich nur eins, und das ist das Wort, das ich erfahren habe, dass es ein solches Tier auch gibt, das heißt Nacktschnecke. Das sind Schnecken ohne Haut. Jetzt müsste man rausfinden, ob diese Schnecken vielleicht einen Ton haben, einen Ton geben. Gibt doch Ton. Und was es eigentlich heißt, ich denke mir eigentlich, die müssten ganz gefährlich sein. Nacktschnecken ohne Haut. Außerdem gibt es von Schnecken immer nur die weibliche Form. Die Schnecke. Und die baut sich dann aus, wenn sie das Folgenden sehen Sie den Sprung ins Herz unserer Oper, den Wort, den wir Ihnen schon am Anfang angekündigt haben, in verschiedenen Möglichkeiten zuerst einmal als eine Musik ohne einen Text. Der Schuss auf die zwei Professoren. Dann kommt die Musik. Jetzt hören Sie es. In der Kunst des Librettisten, ohne die Kunst des Komponisten, nur als eine Sprache, bekommt die Beschreibung. Und jetzt können Sie nur sehen. Die Töne sind verständlich, die Sprache ist schon tot. Hier sind die Bilder. Und dann kommt die Kunst. Und nun sehen Sie es in Hand. Bei 50 sehr zu die Politik, sehr zu den Kunden, sehen Sie den Tanz und den Worten. Und nun sehen Sie mit der Kunst des Worten und der Musik, welche eigentlich die besondere Welt ist. Genau das. Und dann ist alles. Jetzt ist der Scheitelpunkt endlich erreicht. Ihre Blicken entschwinden mit diesem Sprung. Wie konnte sie das hören sagen? Ein Gewehr kaufen und hinein in die Universität, in der sie sich anmaßen, meine jüdische Religion zu beflecken mit ihren Blicken. In der sie sich anmaßen, mich weiter beim alten Namen zu nennen, statt Sarah zu sagen. In der sie sich anmaßen, daran zu zweifeln, dass ich die wahre Frau des Mick Jagger bin und gesehen habe die Narbe an seinem Bauch. Die Narbe. Der verheilte Stich, von dem er sich leider erholte, nachdem ich ihn verließ. Diese Narbe. Aber die Herren Professoren werden sich nicht erholen von diesen zwei Schüssen, mit denen ich sie herausschieße aus ihrer unwürdigen deutschen Existenz und mich hinauf in den Himmel Einsteins und Freuds. Ja, ich, die neue ehemals deutsche Anne Frank, die ihre Tat tut für das jüdische Volk, das ich nicht wehren kann gegen die Inbesitznahme seiner Geschichte von unbeschnittenen Judaistikprofessoren. Dieses Volk, dem ich mich angeschlossen habe und jetzt vorausgehen werde, denn es braucht wen, der es führt. Auf dem langen Weg durch die Finsternis. Thank you. Schäden nur, nicht in der Welt, dieser Sprung.